Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Der Science-Fiction-Klassiker Blade Runner von Ridley Scott war ja erst gar kein Kassenschlager damals 1982. Der wurde dann erst später im Videoverleih zum Beispiel zum Kultfilm. Aber dann so richtig. Ein visuelles Meisterstück voller Fragen über die Natur des Menschen in der Konfrontation mit Maschinenwesen, Replikanten genannte Androiden. Der franco-kanadische Regisseur Denis Villeneuve, bekannt geworden mit Sicario und Arrival, hat sich jetzt an eine Fortsetzung gewagt. Blade Runner 2049 kommt dann morgen in die deutschen Kinos und Filmkritiker Hartwig Tegeler hat ihn gesehen. Hallo. Hallo. Herr Tegeler, die Messlatte hing ja enorm hoch. Hat denn Blade Runner 2049 in Ihren Augen bestanden? Ja, der hat in der Tat bestanden. Und das war, glaube ich, für viele, auch viele meiner Kollegen, die den Film schon in der Pressevorführung gesehen haben, doch eine ziemlich große Überraschung. Enorm hohe Messlatte, hatten sie gesagt. Mhm. Aber was hier entstanden ist, ist wirklich ein Film, der nicht einfach nur eine Fortsetzung ist, sagen wir mal, in dieser ganzen Sequel- Unkultur, die wir ja seit Jahren im Kino erleben mit diesen ganzen Superhelden und so weiter, sondern das ist eine wirkliche Forterzählung der Geschichte und es ist gleichzeitig damit ein eigenständiger Film geworden und der kann sich wirklich messen mit dem Ur-Blade Runner, also ein sehr, sehr eindrucksvoller und ein sehr, sehr spannender Film, über den man, was wir vielleicht jetzt ja auch gemeinsam machen, sehr viel nachdenken kann. Ja, also Harrison Ford als Blade Runner, der Replikantenjagd und hier als 75-Jähriger reaktiviert wird, das ist aber nicht unbedingt eben der Kern der Handlung, haben Sie angedeutet, oder? Nein, es ist nicht der Kern der Handlung, aber wir wollen es uns natürlich trotzdem nicht verkneifen an dieser Stelle. Ryan Gosling, der in Blade Runner 2049 den, wenn man so will, neueren Blade Runner, nämlich den Polizisten, der diese künstlichen Wesen, von denen Sie ja erzählt haben, also die Replikanten jagt, der trifft auf diesen alten Blade Runner und die begegnen sich und das hört sich dann eben so an. Wollen Sie mich verhaften? Dann sehen Sie mal in mich rein. Mr. Morton, wenn Verhaften eine Option ist, wäre mir das deutlich lieber als die Alternative. Ihnen war doch klar, dass irgendwann jemand kommen würde. Tut mir leid, dass ich das nun bin. Falls es Ihnen nichts ausmacht, dann sehen Sie jetzt mal nach links oben, bitte. Ja, und dann gibt's die große Schlägerei, aber da haben wir jetzt noch nicht Harrison Ford gehört. Aber damit haben wir jetzt schon mal eine Sache gemacht. Wir haben hören dürfen, wie also diese Blade Runner umgehen mit den künstlichen Wesen, die sie finden. Das sind ja aus dem alten Film, kennen wir ja schon dieses Erzählmotiv. Also die Menschen schaffen sich, wenn man so will, Sklavenmaschinen, diese Sklavenmaschinen, die von ihnen visuell gar nicht unterscheidbar sind, erledigen also die Drecksarbeit in den Galaxien. Das sind dann die Soldaten oder die Arbeiter, die in fernen Kolonien einfach seelenloses Leben führen, 4 Jahre lang. Und dann brechen aber einige aus diesen erdfernen Kolonien aus, kommen auf die Erde. Und da fängt dann der Job des Blade Runners an. Der muss die auffinden, muss sie ganz zynisch gesprochen liquidieren. Mhm. Übrigens, das ist dann auch der Erzählstrang, der in Blade Runner 2049, also in diesem neuen Film, weitergeht. Und Ryan Gosling trifft also, wie eben erwähnt, auf den alten Blade Runner Harrison Ford. Und ja, das muss natürlich sein in dem Film und wie gesagt, das hört sich dann so an. Was machst du hier? Ich habe das Klavier gehört. Lüg nicht. Das ist unhöflich. Du bist ein Korb. Ich bin nicht hier, um sie festzunehmen. Ah ja? Warum dann? Ich habe nur ein paar Fragen an sie. Ja, und die Fragen, die haben wir denn auch an den Film, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend zu sehen. Klar, und Details wollen wir natürlich nicht verraten, aber es ist ja so, dass... Nein, das dürfen wir auch nicht. Genau, natürlich, aber die Handlung ist das eine und dann ist aber auch eben der visuelle Look von 1982 ja auch das Thema, ob der eben weitergeführt wird, diese Ästhetik, ja. Ein Los Angeles dystopisch von 2019 damals vorausgesehen, sozusagen als Megalopolis im Dauerregen, schmutzig, düster. Wie kommt Blade Runner 2049 daher? Kann es das noch toppen? Ja, nahtlos. Ja, toppen ist vielleicht nicht unbedingt der Punkt, das würde ich auch nicht behaupten. Aber es ist also eine sehr schöne Hommage und diese Visualität, also diese Welt, die Sie gerade eben ja beschrieben haben, die Erde ist wüst und leer, das geht 30 Jahre später die Geschichte und auch die Visualität fügt sich nahtlos an den alten Blade Runner Film an. Und dieses Anfügen ist die Verbeugung, übrigens auch im Soundtrack. Hans Zimmer und sein Kollege mit dem Nachnamen Wallfish, der Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Wallfish finde ich so signifikant. Die haben also den alten Yamaha-Synthesizer, den Vangelis 1982 benutzt hat, für den Soundtrack, für diesen ja quasi magischen Soundtrack, den haben die aus dem Keller geholt oder aus diversen Kellern geholt und haben eine Musik komponiert, die auch nochmal diese Verbindung zwischen den beiden Filmen ganz nahtlos herstellt. Und das geht sehr, sehr gut auf. Und die Visualität, also dieses Düstere, sagen wir mal so, es ist fast noch ein wenig mehr düster als 1982. Und das hat auch was mit der Aussage zu tun. Man darf eben nicht vergessen, Denis Villeneuve ist nicht einfach nur ein Regiehandwerker, der sagen wir mal, die Auftragsarbeiten versieht. Und da haben diese Produzenten sich mit ihm schon einen ganz besonderen Filmemacher der jüngeren Generation ausgesucht, der eine eigenständige Handschrift hat, aber natürlich auch die große Liebe zum Kino und eben auch die Liebe zum Blade Runner in seiner Urversion. Und das geht auf. Also es ist alles möglich. Es ist eine Hommage, es ist auch eine Fortsetzung. Ja. Die Frage ist natürlich, bei dieser Verantwortung, die man auch hat, muss es ja auch eine Erweiterung, vielleicht sogar eine ganz eigene Dimension geben. Und natürlich die Kernfrage, wann ist der Mensch ein Mensch? Also dieses, diese Frage, die muss ja irgendwie weitergesponnen werden. Und wie schafft man Villeneuve das? Und die wird auch, das ist ganz faszinierend. Also es gibt diesen Untergrund, Sie haben es gesagt, wann ist der Mensch ein Mensch? Die Urfrage des Science-Fiction-Films, des gehobenen Science-Fiction-Films. Und hier geht es eigentlich darum, die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine, die ja angedeutet ist im ersten Film, die wird hier immer komplizierter. Wir als Zuschauer sitzen im Film und können eigentlich gar nicht mehr unterscheiden, was sind die Menschen, was sind die Replikanten. Daraus ergibt sich auch der Plot der Geschichte, den ich, wie gesagt, hier nicht erzählen möchte, weil das würde enttäuschend sein, wenn man dann ins Kino geht. Aber die entscheidende Frage, die sich andeutet. Damals 82, als Blade Runner 1 ins Kino war, war die Frage nach der Grenze zwischen Mensch und Maschine eigentlich eine theoretische, eine des Science-Fiction-Films. Heute, in unserer Welt mit Smartphones, mit weltweiten Datennetz, mit all den Datenströmen, der Diskussion darüber, ob wir nicht zu nah dran sind an den Algorithmen und unserem ständigen Verbundensein mit dem weltweiten Datennetz. Was bedeutet das für uns und unsere Identität? Diese Fragen, die ja für uns essentiell auch heute sind, die gehen ein in diesen Film. Und jetzt kommt also das, womit ich nichts verrate über die Handlung. Am Ende stellt sich die Frage, wie entsteht Bewusstsein? Die Kernfrage ja auch all der Theoretiker, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und in der Erzählung des Science-Fiction-Films Blade Runner 2049 geht diese Frage ganz, ganz ja organisch ein und die Wesen, die wir dort sehen in diesem Film, erlangen am Ende Bewusstsein, aber fragen Sie mich bitte nicht hier am Ende unseres Gesprächs, ob die Bewusstsein erlangen, ob das Menschen waren oder Replikanten, künstliche Wesen. Und Sie merken an meiner sehr, sehr merkwürdigen Formulierung darüber, dass das etwas ist, was diesen Film wirklich sehr spannend macht, wo man wirklich noch lange drüber nachdenkt, wenn man ihn gesehen hat. Und ich meine, welch höheres Lob kann man über die Fortsetzung eines Films, eines Kultklassikers eigentlich geben? Hartwig Tegeler, ich glaube, Sie haben uns den Mund bzw. die Augen sehr wässrig gemacht. Alle sind gespannt, diesen Film zu sehen. Vielen Dank. Mit Blade Runner 2049 kommt also morgen die Fortsetzung dieses Science-Fiction-Meisterwerkes ins Kino.